So, nun, also, denken Sie daran. Jetzt aber bitte ich Sie zur Unterstützung Ihrer Verwandten fürs Erste eine meinen Kräften angemessene Summe von mir entgegenzunehmen. Ich möchte ausdrücklich den Wunsch äußern, dass mein Name hier nicht genannt werde. Bitte. Da ich sozusagen selbst Sorgen habe, bin ich leider nicht in der Lage, eine größere Summe. Und Pjotr Petrowitsch reichte Sonja einen 10-Rubel-Schein, den er sorgfältig entfaltet hatte. Sonja nahm den Schein in Empfang, errötete, stand hastig auf, murmelte einen Dank und wollte sich eilig entfernen. Pjotr Petrowitsch begleitete sie feierlich bis zur Tür. Sie schlüpfte aus dem Zimmer, ganz erregt und abgequält, und kehrte in größter Verwirrung zu Katharina Iwanowna zurück. Während dieser Szene stand Andrei Semjonowitsch Lebesjetnikow bald am Fenster, bald ging er im Zimmer herum, ohne das Gespräch unterbrechen zu wollen. Als Sonja fortgegangen war, trat er auf Pjotr Petrowitsch zu und reichte ihm feierlich die Hand. »Ich habe alles gehört und alles gesehen«, sagte er, das letzte Wort besonders betonend. »Das ist edel. Das heißt, ich wollte sagen human. Sie wollten keinen Dank, ich habe es gesehen, und obwohl ich offen gestanden mit der privaten Wohltätigkeit prinzipiell nicht sympathisieren kann, weil sie doch das Übel nicht mit der Wurzel ausrottet, sondern es nur noch üppiger gedeihen lässt, muss ich gestehen, dass ich ihre Handlungsweise mit Genugtuung gesehen habe. Ja, ja, das gefällt mir.« »Ach, das ist doch Unsinn«, murmelte Pjotr Petrowitsch ein wenig erregt und blickte Lebesjetnikow seltsam prüfend an. »Nein, es ist kein Unsinn. Ein Mann, der wie Sie durch den gestrigen Vorfall beleidigt und verärgert ist und gleichzeitig doch fähig ist, an das Unglück anderer zu denken, ein solcher Mensch ist, obwohl er durch seine Handlungsweise einen sozialen Fehler begeht, dennoch der Achtung würdig. Ich habe das eigentlich von Ihnen, Pjotr Petrowitsch, überhaupt nicht erwartet. Zumal Ihre Ansichten, oh, wie Ihre Ansichten Ihnen doch im Wege stehen. Wie Sie zum Beispiel dieses gestrige Missgeschick aufregt«, rief der gute kleine Andrei Semjonowitsch aus und fühlte wieder eine stärkere Sympathie für Pjotr Petrowitsch. »Und wozu? Wozu brauchen Sie unbedingt diese Ehe, diese gesetzliche Ehe, lieber, bester Pjotr Petrowitsch? Nun, wenn Sie wollen, prügeln Sie mich meinetwegen, aber ich freue mich, dass diese Ehe nicht zustande kommt, dass Sie frei sind, dass Sie noch nicht ganz für die Menschheit verloren sind. Ich freue mich. So, jetzt habe ich mich ausgesprochen.« »Weil ich in einer illegalen Ehe keine Hörner tragen und nicht fremde Kinder aufziehen will. Aus diesem Grund brauche ich die gesetzliche Ehe«, sagte Luschin, nur um etwas zu sagen. Er war innerlich mit anderem beschäftigt und auffallend nachdenklich.